Wenn ich die Werke deiner Hände sehe, wie alles weise, du regierst uns längst. Das ganze Weltall, die unzähligen Sterne, was bin ich, Herr, dass meiner du gedenkst? Was bin ich, Herr, dass meiner du gedenkst? Wenn ich des Morgens sehe, wie die Sonne so wundervoll aufgeht am Horizont und ihre farbenreichen Strahlen sendet, so dass der Himmel glänzt im zarten Rot, so dass der Himmel glänzt im zarten Rot. Dann muss ich wieder mich in Ehrfurcht beugen, wie alles du so schön gemacht uns längst. Wer kann die Weisheit deiner Allmacht leugnen? Was bin ich, Herr, dass meiner du gedenkst? Was bin ich, Herr, dass meiner du gedenkst? Wenn abends in den stillen Dämmerstunden ich sinne übers Wort, das du geschenkt, und auch gedenke aller meiner Schulden, was bin ich, Herr, dass meiner du gedenkst? Was bin ich, Herr, dass meiner du gedenkst? Ich will in alle Ewigkeit dich preisen, dass du mein Leben weiß regierst und längst, und singen Lieder dir in heiligen Weisen, dafür, dass Jesus meiner du gedenkst, dafür, dass Jesus meiner du gedenkst.